Hallo und herzlich willkommen zur Pombagida, der wirbenden Vulva. Hören könnt ihr die Pombagida auf Radio Blau in Leipzig und auf Radio Korax in Halle über UKW, aber auch online im Livestream oder einige Sendungen gibt es als Podcast im Cultural Broadcasting Archive. Da könnt ihr online mal schauen und nachhören. Bei Radio Blau gibt es auch eine Mediathek und dort sind die Sendungen nach der Ursendung on Air dann auch eine Woche abrufbar. Hier bei der Pombagida spreche ich mit Frauen Sternchen über sich und ihre Körper und heute spreche ich mit Tine über peinliche Momente am Strand, am Arbeitsplatz, in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und über Schambereiche des eigenen Körpers beim Sex und auch anderswo. Ja, schön, Tine, dass du da bist. Und bevor wir ins Gespräch starten, gibt es ein bisschen Musik. Ich geh kaputt am Gefühl, zu viel schon erlebt zu haben, auf zu viele Antworten. Habe ich zu wenig Fragen, wünsch mir ständig was zu hören, was ich noch nicht weiß. Alles dummer Scheiß, du bist leer, aber heiß. Ich wünsch mir Inhalte und graue Fassaden, kann es nicht mehr ertragen. Alle überall und immer zu haben, 24-7 Menschenkonsum. Alle machen Werbung für sich mit übertrieben grellen Leuchtreklamen. Bitte, bitte faszinier mich doch, reiß mich mit oder zieh mich in dein tiefes Loch. Berühr mein Herz oder bitte zerreiß es. Aber bitte mach, dass nicht immer alles gleich ist. Bitte zeige mir doch etwas, was ich noch nie gesehen habe. Gehe mit mir Wege, auf die ich mich nicht vorwage. Solange wir uns nur im altbekannten Kreis drehen, bleibt mir keine Wahl, lass ich dich stehen, muss ich gehen. Errege ein Gefühl in mir, das ich bisher nicht kenne. Mach doch bitte, dass ich durchdreh. Treib mich in die Enge, erzeuge Ekel. Halt mich zu fest, sitz in der Klemme. Mach, dass ich überkoche und mich vor dir regel. Sag Dinge, die ich dumm finde, die außer dir kaum eine denkt. Zeige, dass du echt bist, nicht belegt. Wesenheit dich lenkt, Furz in der Öffentlichkeit und ich genier mich, sag was Peinliches und steh dazu und blamier dich. Reich mich mit in deine Welt, für die du brennst. Schaffe, dass ich bleibe, während du vor mir wegrennst. Scheiß auf mich, wenn es um dein Ding geht. Bleib dir selber treu und komm dafür bei mir zu spät. Fessel mich mit deinen Gedanken, tu mir weh mit deinen Pranken. Mach, dass ich deine Worte immer hören will. Erzeuge einen Diskurs in mir zu kontrovers für den Rest, denn in mir ist es so still. Bitte, bitte faszinier mich doch, reiß mich mit oder zieh mich in dein tiefes Loch. Berühr mein Herz oder bitte zerreiß es. Aber bitte mach, dass nicht immer alles gleich ist. Wenn du glaubst, dass du das kannst, dann melde dich bei mir. Frag vorher nicht um Erlaubnis, steh einfach vor meiner Tür. Gib mir ein Zeichen und ich komme zu dir. Sag, dass es dich gibt, ich geb alles dafür. Überschreite meine Grenzen, nimm dir was du willst. Wenn du es nur schaffst, dass du den Hunger nach echtem Leben in mir stillst. Dass du den Hunger nach echtem Leben in mir stillst. Bitte, bitte faszinier mich doch. Reiß mich mit oder zieh mich in dein tiefes Loch. Berühr mein Herz oder bitte zerreiß es. Aber bitte mach, dass nicht immer alles gleich ist. Bitte, bitte faszinier mich doch. Reiß mich mit oder zieh mich in dein tiefes Loch. Berühr mein Herz oder bitte zerreiß es. Aber bitte mach, dass nicht immer alles gleich ist. Ihr hört die Pombagida auf Radio Blau und auf Radio Korax oder auch online. Und heute ist Tine bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist. Hallo. Und ja, wir wollen darüber reden, worüber vielleicht nicht so viel geredet wird, weil es irgendwie unangenehm ist. Irgendwie peinliche Momente oder auch Momente, wo du dich schämst, ich mich schäme, und wie, ja, wie das eigentlich dazu kommt, vielleicht auch, oder was so ein Kontext davon sein kann. Und ich würde gerne damit einsteigen, vielleicht kannst du einfach von einem Moment erzählen, wo dir was super unangenehm war und du dich am liebsten verkrochen hättest. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Vielzahl an Beispielen. Also ich glaube, ich bin schon so eine Person, die mit Scham viel zu tun hat und die sozusagen da auf jeden Fall immer wieder irgendwie in so eine kleine Schamwelle kommt. Und ich weiß nicht, wir hatten ja im Vorfeld so über so vielleicht so eher Scham in der Teenagerzeit oder Scham aktuell. Und wenn ich so jetzt an meine Teenagerzeit denke, weiß ich noch, so ein Beispiel war, als so die Backstreet Boys so ganz on vogue waren, war es sozusagen in der Klasse ganz relevant, wen man jetzt von den Backstreet Boys eigentlich am besten findet. Und dann wurde ich halt auch dazu zu meiner Meinung gefragt. Und ich habe dann so geantwortet, AJ. Und das hat natürlich zu großem Gelächter gefühlt, weil die Person, über die ich sprechen wollte, eigentlich AJ ausgesprochen wurde. Und ich damit sozusagen meine Unwissenheit oder meine Unfähigkeit, das Englische sozusagen entsprechend zu erkennen und zu verbalisieren, ja, offengelegt habe. Und ich glaube, so ein aktuelles Beispiel ist vielleicht so ein bisschen spannend. Ich habe letzte Woche so einen kleinen Hilferuf an so einen Verteiler. Ich wohne mit relativ vielen Personen zusammen, so über 40 Personen. Und wir haben so einen gemeinsamen Verteiler und da habe ich so einen Hilferuf rausgesendet, weil ich gerade ganz viel transkribieren muss. Und ob nicht Menschen sich vorstellen könnten, mir da zu helfen. Und tatsächlich hat das auch Schamgefühle bei mir ausgelöst. Also da sozusagen mit rauszugehen und um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Ja, du hast jetzt von zwei Momenten gesprochen. Einmal so diese Teenie-Phase, wo, glaube ich, den meisten Menschen super viel peinlich ist. Oder wo dieses Gefühl, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es sehr präsent war. Also es war so ein alltägliches Ding, irgendwas Peinliches passiert oder was super Peinliches. Und ja, das war so sehr einnehmend. Und das andere, ja, würden vielleicht gar nicht alle so auch empfinden, wo du jetzt gesagt hast, so einfach dieses um Hilfe bitten und ich komme gerade irgendwie mit was nicht mehr klar, was jetzt gar kein intimes Thema ist oder so, sondern einfach dieses um Hilfe bitten. Und ich finde das eigentlich spannend oder habe im Vorfeld drüber nachgedacht, wo es da eigentlich diese Grenzziehung oder gibt es die zwischen diesem kleineren, mir ist das peinlich, obwohl das eben in der Teenie-Zeit so viel Gewicht doch hatte. Mhm. Und ich schäme mich dafür oder habe so ein richtiges Schamgefühl. Und ja, für mich, glaube ich, ist diese Scham schon, hat es noch so eine andere Schwere, mhm, oder ist sowas Langfristigeres, mhm, was ich mit mir rumtrage und ja, wo ich vielleicht tatsächlich fast mit niemandem drüber spreche, mhm, so sehr für mich. Und peinlich ist so, das kann auch so verfliegen, also da erinnert man sich nochmal dran und oder ich erinnere mich dran und kann darüber auch vielleicht irgendwann lachen. Mhm. Und die Scham ist eher so, die bleibt so. Also, mhm, ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich würde auch sagen, dass da auf jeden Fall, also zum einen würde ich sagen, dass Scham ja unglaublich viele Facetten hat. Und aber so angesprochen auf diese Unterscheidung zwischen Peinlichkeit und Scham hätte ich auch ungefähr so eine Unterscheidung gemacht, dass Peinlichkeiten für mich Sachen sind, die irgendwie, wo ich mich selber noch reguliert kriege, ne? Wo, wie du auch meinst, so, ich kann jetzt auch drüber lachen über diese Story, über meine meisten Teenager-Stories kann ich übelst lachen und konnte ich auch irgendwie meistens schon im Nachgang dazu. Also es hat auf jeden Fall wie so eine andere Tragweite und es gibt aber auch ja wirklich bis hin zu einer existenziellen Scham, wo sozusagen Personen sich wirklich dafür schämen, überhaupt auf der Welt zu sein. Und ich glaube, das hat viel mehr damit zu tun, wie sie vielleicht auch schon in jungen Jahren tatsächlich beschämt wurden von außen und was da zum Beispiel für Glaubenssätze dranhängen, wo Menschen wirklich in unangenehme, also so stark unangenehme Gefühle kommen, dass sie genau zum einen sich gar nicht trauen, das zu teilen. Zum anderen halt, also ich glaube, um das dann zu transformieren, wirklich langwierige Prozesse vielleicht notwendig sind, um das aufzudröseln und dahinter zu blicken, was waren eigentlich ja, die Beschämungsmomente, was genau ist da eigentlich passiert und wie kann ich mich dem irgendwie so, wie kann ich da wie so eine andere Position zu kriegen? Also da habe ich so den Eindruck, da ist der Prozess, der dranhängt, um sich davon zu befreien, ein sehr viel langwieriger und anstrengender und schwierigere. Ne? Und ich glaube, so der Punkt, so drüber lachen und so, das ist verweist schon darauf, wie Scham vielleicht auch seine Kraft oder Macht verliert. Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns trauen, auch zu zeigen, ah, das ist mir jetzt peinlich, das ist mir jetzt unangenehm, ich schäme mich gerade dafür, und da vielleicht aber eine andere Rückkopplung kriegen, eine andere Rückmeldung, wie du jetzt sagst, so, du hast doch nur nach Hilfe gefragt, warum müsstest du dich dafür schämen? Oder ich ja auch das Feedback gekriegt habe, voll gut, dass du gefragt hast, es ist voll wichtig sozusagen auch mal zu sagen, ich komme hier nicht mehr klar, kann mir irgendwie jemand Support anbieten. Das hat mir ja auch geholfen, dann sozusagen weniger mich zu schämen und oder beziehungsweise die Scham irgendwie so handhaben zu können. Ja. Ja, werden wir vielleicht nochmal ein bisschen konkret. Ich denke, für manche Leute gibt es ja auch bei diesen vielleicht scheinbar kleinen, peinlichen Momenten in der Jugendzeit trotzdem eine Schwere, also dass sich das so voll einprägt. Gibt es da bei dir so einen Moment, wo du, ja, also klar, du sagst, du erinnerst dich an so ein paar Sachen, aber wo wirklich so eine Situation passiert ist, die dich noch länger begleitet hat. Ja, absolut. Also ich hatte jetzt im Vorfeld von der Sendung auch nochmal über vor allem dann eben Scham und Körperlichkeit nachgedacht und war im ersten Moment so, ich glaube, ich wurde nicht oft beschämt sozusagen für meinen Körper und hatte da anscheinend irgendwie nicht so ein Thema mit und dann bin ich halt natürlich mit längerem Nachdenken doch auf so ein paar Punkte gekommen und tatsächlich auch ein Punkt, der mich wirklich länger begleitet hat. Ich weiß gar nicht mehr, welches Alter das war, aber ich bin lange sozusagen als Junge gelesen worden und ich erinnere viele Situationen so klassisch im Restaurant oder so, wo dann irgendwie kommt die Kellnerperson an und fragt dann so, und was will der junge Herr noch? Und meine Eltern immer so, es ist ein Mädchen. Und ich glaube, das waren so Situationen, da war das irgendwie nicht so relevant für mich. Da hatte ich so den Eindruck, okay, irgendwie gibt es da die Erwachsenen, die mich irgendwie so kategorisieren wollen. Und für mich ist es aber keine triftige Frage oder so. Oder ich habe mich da irgendwie nicht so wirklich angesprochen oder gemeint gefühlt, weil das für mich nicht so wichtig und relevant war. Bis zu dem Punkt, als ich wirklich im Dorf mal auf zwei Typen getroffen bin. Also ich habe halt in einem kleineren 5000-Seelen-Dorf gewohnt, mit wirklich auch nicht so angenehm Genossen teilweise und genau, die haben mich dann beschämt, also sie haben mich tatsächlich verfolgt und haben mir so Mannsweib hinterhergeschrien. Und das war ein absoluter Kipppunkt für mich, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich bin nicht richtig, mit mir ist was extrem falsch, ich werde sozusagen, ich bin betroffen von einem Angriff, weil ich irgendwie in ein bestimmtes Raster nicht reinpasse. Und das hatte eine ganz andere Tragweite für mich. Also auf einmal wurde es zum Thema für mich. Auf einmal war es total bedeutsam, wie ich gelesen werde, weil es mit einer Angst verknüpft war. Weil klar war, okay, ich bin sozusagen tatsächlich sehr krass negativen Reaktionen ausgesetzt, weil ich da nicht in dieses Schema passe. Und wie hat sich das verändert oder hat sich da was verändert? So, weil das war irgendwie eine Zeit vielleicht auch, wo du jünger warst, wo auch irgendwie, weiß nicht, wie es für dich war, aber viele Personen oder ich auch, irgendwie, wo es so viele Unsicherheiten mit dem eigenen Körper und den Körperveränderungen irgendwie überhaupt gibt und da einfach nicht so eine Sicherheit vielleicht da ist, hat sich dann dieses Schamgefühl oder dieses Unangenehme mit deinem Körper da nochmal geändert oder vielleicht kannst du so einen Prozess beschreiben? Ich nehme an, es gab eine Veränderung. Ja, absolut. Ich glaube, es hat viel sich dadurch verändert, dass ich dann mit Kontexten, mit Menschen in Berührung gekommen bin, die vielleicht ähnliche Fragestellungen, Problematiken hatten und die auch irgendwie überhaupt keinen Bock hatten, da in irgendein Schema reinzupassen. Und das hatte natürlich irgendwie auch auf eine Art und Weise eine empowernde Funktion. Also sich da irgendwie auch auszutauschen und mitzukriegen, so ja, genau, wir haben da wie so unsere eigenen Standards und wir haben irgendwie keine Lust, sozusagen so einem gesellschaftlichen Mainstream, ja, anheimzufallen und halt irgendwie da so zu passen. Letztendlich, genau, ist es, glaube ich, sehr komplex, wie Mensch so Schamgefühle auch abbauen kann. Ich glaube, ich habe lange Zeit auch gar nicht realisiert, wann ich mich geschämt habe, weil ich dieses Gefühl gar nicht so greifen konnte. Also es war so oftmals so ein ganz diffuses, unangenehmes Gefühl von, ja, was man halt auch sagt, ne, ich will eigentlich hier gerade irgendwie im Boden versinken oder ich möchte eigentlich gerade hier nicht mehr sein. Aber ich wusste gar nicht, dass das Scham ist. Also ich glaube, viel von meinem Prozess hat damit zu tun, dass ich mich generell mehr mit mir und meinen Emotionen auseinandergesetzt habe und überhaupt realisiert habe, ah ja, was passiert denn in unterschiedlichen Situationen? Wann bin ich denn eigentlich wütend? Was passiert auch im Körper? Also mein Körper ist irgendwie mittlerweile für mich so voll der wesentliche Indikator dafür, zu realisieren, ah ja, das geht emotional auch bei mir ab, weil ich das zum Beispiel nie gelernt habe. Also ich glaube, Kinder lernen ja auch viel darüber, dass sie gespiegelt kriegen, was das für eine Emotion ist, ne? Also sie haben sozusagen körperliches Empfinden und aber ja auch noch gar keine Begriffe dafür und lernen eigentlich darüber, dass sozusagen eine Bezugsperson dann sagt, oh, bist du gerade aufgeregt oder oh, jetzt schämst du dich oder oh, jetzt bist du gerade wütend, ne? Sowas, so einen Kontext hatte ich nicht. Also mein familiärer Kontext hat sich eigentlich nullinger über Emotionen ausgetauscht. Und das hat bei mir viel später eingesetzt und mittlerweile bin ich in Bezügen, Gruppen, habe Beziehungen, wo das sehr viel Raum einnimmt und wo ich mir auch das irgendwie gar nicht mehr anders vorstellen kann, weil es mir absolute Freiheiten ermöglicht, über mich und meine Gefühle sprechen zu können und auch über mich und meine Scham sprechen zu können. Und ich glaube, deswegen ist zum einen sozusagen Kontexte, wohlwollende Beziehungen, wo das Platz hat, glaube ich, dann wesentlicher Faktor für mich gewesen. Und aber wirklich auch einen bewusstes Hinschauen bei mir, also eine bewusste Arbeit auch mit mir, was passiert eigentlich und wie kann ich dem begegnen. Und bei Scham eben auch auf eine Art und Weise darüber reflektieren, sind es Sachen, die ich für mich selber als Werte definiere. Also ich kann noch ein anderes Beispiel nennen, weil wir müssen uns nicht nur irgendwie sozusagen am gesellschaftlichen Mainstream orientieren. Sozusagen, ne, mit bestimmten Kontexten habe ich diese Angst, da irgendwie nicht mehr in ein binäres System zu passen oder nicht mehr sozusagen von meiner Körperlichkeit da 1a als Frau gelesen zu werden oder so, halt so schon ein Stück weit hinter mir gelassen. Und was aber, glaube ich, dazu kam, war, okay, ich bewege mich viel in linksradikalen Kontexten, da gibt es auch ein krasses Richtig und Falsch. Da gibt es krasse Normen, die so sehr, finde ich, manchmal auch erdrückend sind, weil es sozusagen auch für Menschen ganz klar definiert, du musst da jetzt reinpassen und du musst da jetzt irgendwie diese Sprache wählen oder was auch immer. Und ich finde, da sind ganz wesentliche, wichtige Punkte drin. Also das will ich gar nicht irgendwie verleugnen. Und gleichermaßen schafft es auch so ein bisschen so eine Angstatmosphäre oder so eine, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch mache, genau, dann werde ich ausgeschlossen etc. Und ein anderes Schambeispiel für mich ist zum Beispiel, dass mir mal irgendwann so ein Kajal aus der Tasche gepurzelt ist und die Person, mit der ich da gerade abgehangen habe, so wirklich so gefühlt die Nase gerümpft hat. Oder ich zum Beispiel beim Thema Behaarung, das ist ja auch ganz oft so ein Thema, wenn es um Körperlichkeit und Scham geht, wo es ja sozusagen wirklich auch eine Errungenschaft war, dass Frauen sich nicht überall rasieren oder so, sondern irgendwie ihre Haare auch abfeiern. Aber ich zum Beispiel sehr auch ab und an auf so glatte Vulva-Lippen stehe und dann irgendwie mir seit Ewigkeiten vornehme, mich da irgendwie auch nochmal zu enthaaren. Ich krieg's tatsächlich zeitlich nicht hin, aber es lag halt einfach mal so ein Enthaarungsgel oder so bei mir auf dem Schreibtisch und dann kamen Leute auf die Terrasse und dann habe ich ein Schamgefühl gehabt, weil ich Angst vor Verurteilung hatte. Und ich glaube, da braucht es für mich so einen Prozess, mich hinzusetzen und zu denken, naja, ist es sozusagen meine Art von Feminismus, dann da wieder sozusagen einer Norm zu entsprechen, die zum Beispiel pro Herr, pro oder anti Schminken oder was auch immer ist? Und dann ist für mich so, nein, also das ist nicht meine Art von Feminismus. Ich möchte, dass alle Menschen sozusagen die Möglichkeit haben, sich so zu geben, zu entfalten, zu zeigen, wie sie da Lust drauf haben. Und dann kann ich das auch so ein bisschen dekonstruieren. Dann komme ich irgendwie zu dem Punkt, okay, ich muss da eigentlich keine Scham empfinden. Das heißt nicht, dass das Gefühl nicht immer noch auftaucht, aber sozusagen im Nachgang versinke ich da nicht drin und bin jetzt nicht irgendwie wochenlang in meinem Schamfilm gefangen, sondern kann das irgendwie so ein bisschen wieder beruhigen. Wir machen eine kleine Musikpause, bevor wir weiter über dieses spannende Thema finden, wo mir jetzt einfach einfällt, dass es eigentlich in vielen Sendungen schon Thema war, aber immer in anderen Kontexten. Aber diese Scham und der Körper, ja, ist irgendwie sehr präsent und vielleicht finden wir noch so ein bisschen heraus, warum eigentlich. Siehst du meine Seele? Schau mir tief in die Augen. Ich weiß, dass du denkst, du kannst mir nicht vertrauen. Doch mit mir kannst du tief in dich schauen. Wenn du dich umdrehst, schau ich dir nach. Doch halte wie gewohnt meinen 2 Meter Abstand. Mein Herz sehnt sich nach Liebe, doch mein Kopf ist so dominant. Zum Glück, sonst hätte ich dich all diese Wände umgerannt. Bevor das Feuer entfachen konnte, kam die Flut ins Land. Ich wollte mich verbinden, doch ein Strick, der sich um mich band, führte mich an einen Ort, an dem nur ich mich fand. Deswegen wird das nichts mit Oberflächenbegegnung. In dieser Welt sind sie zu verschieden, die Zahnrädchen. Ich will mich verbinden und mein Wille ist stark, doch wie ein Fähnchen im Wind in einer Sturmesnacht. Das Gute daran, ich bin nicht starr und auch noch nicht kalt, noch nicht stabil für die Energie, die ich besitze, aber bald, dann bin ich wieder da für dich, meine Liebe. Ich liebe es, mit deinem Schatten in der Sonne zu liegen. Mir wurde mal gesagt, bei mir muss man sich nicht verbiegen. Doch oft geht's mir nur um Fliehen oder Fliegen. Doch oft geht's mir nur um Fliehen oder Fliegen. Ich besitze ein Grundgerüst in meinem Kopf, was ich deute zu denken stärkt und erfassbar. Lauf mich in meinem eigenen Palast. Möchte deine Schwäche fühlen, wenn ich dich anfass. Wenn du Angst vor deiner eigenen Schwäche hast, wird's auch für mich zu krass. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Wenn du mir zu nah kommst, hau ich ab, mag dich nicht runterziehen mit meinem Abfuck. Erst kommt hell, dann dunkel, dann tief, rabenschwarz. Erst dahinter wartet dein Schatz, für den ich den Schlüssel gefunden, aber im Meer verloren hab. Gib mir ein bisschen Zeit, schärfe meinen Blick. Wird das Wesentliche nicht mehr weit, bis ich das Gelegentliche zu meinen Standard verbreit. Blicke schweifen ab, jeder schaut auf seinen Weg. Jeder fürchtet Stolpersteine, keiner versucht so richtig zu verstehen, dass es hier um mehr als nur die Lebenslaufbahn geht. Diese Botschaft ist nicht zu konkret. Sie ist nur der Mond, der sich um die Erde dreht. Das ist ein Liebeslied an unser Leiden. Scheiß auf die Pillen, die wir uns anschmeißen. Uns können keine Teile helfen, sondern helfen teilen. Und manchmal einfach Pflastersteine. Deswegen warte nicht auf mich, wir treffen uns auf einer Reise. Und aus der Suche wird ein Punkt, an dem ich verweile. Wenn wir uns weiter so beeilen, werden wir niemals sein. Wenn wir uns weiter so beeilen, werden wir niemals sein. Werden wir niemals heilen. Endlich atmen, tief ein, langsam aus, Ruhe ein, Entspannung aus, lächelnder Überblick auch, allein in FFM, Oste am Main, Zeit zu verdauen, doch was geschah? Jeder Tag bringt neue Wunder, triggert alte Traumata. Sicht ist verschwommen, doch das Licht ist fast da. Ich will mit dir stark sein, ich will mit dir schwach sein. Ich will mit dir hart sein, ich will mit dir wach sein. Will mit dir am Start sein, muss mir es selber verzeihen. Dass mein Herz das Blüte später hart ist wie Stein. Will mich verlieben, will mich verbinden. Will den Sinn in Bindungen finden. Doch ich umzingel, überwinde, um dann zu verschwinden. Hasse meinen Hass, was die Schmerzen nicht lindert. Träume teilen und blicken tiefen des Kosmos. Schenk dir reinen Weinen und du mit die Hoffnung. Doch wo bist du? Direkt hinter mir, in mir oder am anderen Ende der Welt. Meine Lieder fallen nieder, immer wieder abgeholt, doch nicht bestellt. Deine Aufmerksamkeit ist subtil, ein drehendes Chakra in mir, 7 Tiefen Tränen und gemeinsames Tier. Tief im Geschäft versus qualitativ, meine Sehnsucht ist fett, wirmt open auf Bier. Wer frisst eigentlich wen in diesem Pac-Man-Spiel? Leben passiert, Leben passiert. Sehen, verstehen, umgehen, umdrehen. Sehen, verstehen, umgehen, umdrehen. Der Geist wird gestärkt, so wie Muskelgewebe. Kann zwischen 100 Optionen umwählen, doch Liebe ist Grund, sich selbst zu bewegen. Jedes Wochenende werden wir uns begegnen, du wirkst meiner Sucht mit Eifer entgegen. Lieb mich, lass mich deine Muse sein und sei auch meine. Hab keine Scheine, steck immer in Scheiße, vernichte Beweise, umkreise Planeten, doch hängen alleine. Bitte schenk mir Kraft und Strick, um meinen Hals zu zerreißen. Treffen in Dimensionen, die einander gleichen. Auf Regen, kraftvoll und leise, diese Worte sind in Stein gemeißelt. Und so war es dieser Text. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Mess with my weakness. Das ist ein Liebeslied an unser Leiden. Scheiß auf die Pillen, die wir uns entschmeißen. Uns können keine Teile helfen, sondern helfen teilen. Und manchmal ein paar Pflastersteine. Deswegen warte nicht auf mich, wir treffen uns auf einer Reise. Und aus der Suche wird ein Punkt, an dem ich verweile. Wenn wir uns weiter so beeilen, werden wir niemals heilen. Wenn wir uns weiter so beeilen, werden wir niemals heilen. Werden wir niemals heilen. Ihr hört die Pombagida, die wirbelnde Vulva, und ich spreche heute mit Tine über Scham und Körper natürlich, denn über Körper sprechen wir hier eigentlich immer. Und wir haben gerade so ein bisschen Revue passieren lassen, Situationen von früher, aber auch von jetzt, und wie nah die Scham eigentlich so oft am Körper oder an Körperlichkeiten dranhängt, auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir stehen da jetzt schon total drüber, und dann kommt vielleicht doch wieder einfach dieser Moment, dieser super unangenehme Moment, den sicher viele von euch kennen. Und ja, ich erinnere mich da selber noch an so eine Situation als Teenie. Da war ich irgendwie so eine der Ersten, die Achselhaare bekommen hat, und habe auf einer Geburtstagsparty von einem Freund ein rückenfreies Kleid angezogen, was ich damals total cool fand. Und dann haben sich die Jungs aus der Parallelklasse irgendwie total lustig darüber gemacht und mich als Affen imitiert. Und ich wusste überhaupt nicht, was los war, weil ich wusste noch nicht, dass es scheinbar diese Norm gibt, sich die Achselhaare zu rasieren. Und ja, ich da eben so als Affe dargestellt wurde. Und das habe ich dann rausgefunden, was der Grund war. Und dann waren die Achselhaare natürlich erstmal weg für lange Zeit. Und das war schon, hat sich sehr eingebrannt, diese Szene. Und wir wollen jetzt aber noch ein bisschen sprechen auch über, ja, vielleicht auch den Schambereich. Es ist ja schon im Wort ein bisschen merkwürdig, auf Deutsch zumindest angelegt, dieser Schambereich. Wieso ist der denn, heißt der denn Schambereich? Und was ist denn so das Nacktsein und auch die Sexualität? Wieso taucht da die Scham mal so viel auf, aber vielleicht erst mal, ja, noch mal so aus dem Erfahrungshorizont, wo gab es bei dir so vielleicht unangenehme oder beschämende Momente mit Nacktheit, auch irgendwie Vulva, Brüsten, Hintern oder die Teile, die viele Menschen nicht immer allen anderen Menschen so zeigen? Ja, ich finde es ganz spannend, wo das herkommt. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich eigentlich wirklich bezogen auf diese Körperbereiche, die ganz oft beschämt werden oder wo ganz viele Personen sozusagen Schamgefühle empfinden, gar nicht so viel Erfahrung gemacht habe, die irgendwie so beschämend waren. Also ich bin ostsozialisiert, meine Mutter ist sozusagen also im Garten super oft nackt rumgelaufen, auch wenn wir baden waren, sozusagen gab es keine Badeklamotte. Mein Vater war da schon ein bisschen verklemmter tatsächlich, aber letztendlich gab es auch so eine Art von Normalität mit Nacktheit bei uns in der Familie. Und ich glaube, da habe ich einfach sozusagen erstmal auf der Ebene nicht so viel mitgenommen an Beschämung. Es gab aber so eine andere Form, also ich weiß noch sozusagen so eine Szene, wo wir am Strand spazieren waren, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber wo meine Mutter meinte, ist doch voll warm, zieh dich aus, hier laufen noch alle nackt rum, und ich irgendwie in dem Moment überhaupt keine Lust hatte, keine Ahnung warum, aber dann irgendwie eine andere Form von Beschämung kam, im Sinne von, jetzt stell dich nicht so an, was ist dein Problem, ne? Also das ist ja auch Beschämung, oder das zieht dann eher auf dem Verhalten ab, von wegen, du bist jetzt gar nicht so locker oder was auch immer. Ich glaube, in Bezug sonst auf Körper habe ich das schon dann nochmal gemerkt. Da ist mir das eigentlich erst wieder eingefallen. Ich habe das eine lange Zeit lang, verdrängt. Verdrängt. Ich weiß nicht, ob wir zu diesen Workshops gleich kommen wollen. Es gibt sozusagen eine Freundin von mir, die Workshops anbietet zum Thema Vulva erkunden, Selbstfürsorge-Workshop, wo Körperlichkeit eine ganz große Rolle spielt, Vulva-Massage-Workshops. Und da gab es auf jeden Fall eine Situation, wo es darum ging, wir haben über weibliche Ejakulation auch gesprochen, und dann war eigentlich sozusagen so ein bisschen dieses, wo sind denn diese Drüsen eigentlich, wo das Ejakulat rauskommt, und wollen wir uns das nicht mal anschauen, ne? So ein bisschen Annie Sprinkle-Style-mäßig auch so, okay, wir zeigen uns jetzt unsere Vulven. Und das war ein super bewegender Moment, wir waren so 10 Personen mit Vulven, und irgendwie war es ganz aufregend, und jede Person hatte dann, bevor sie irgendwie da reingehen konnte, irgendeine Sequenz, wo sie erstmal benennen musste, das ist jetzt gar nicht so leicht für mich, weil, und dann ging es meistens um irgendein Körperteil, was dann doch mit Scham besetzt war. Und bei mir waren das zum Beispiel meine Vulvalippen, also die sind halt irgendwie, die sind nicht so gleichförmig und halt irgendwie, keine Ahnung, so akkurat oder so. und auch relativ groß. Und ich habe mich tatsächlich in meiner Teenagerzeit, habe ich mich so ein bisschen, hatte ich da ein Thema mit. Und es gab auch so Bilder von, wie die jetzt nun sein müssen. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwie so einen Artikel gelesen habe zu, dass man die tatsächlich chirurgisch verändern kann. Und war so als Teenagerin auf jeden Fall, vielleicht müsste ich das machen oder so, weil ich schon so ein unangenehmes Gefühl hatte. Und dann in dieser Situation, in diesem Workshop, ploppte es nochmal auf, dass ich irgendwie, bevor ich sozusagen meine Vulva präsentieren konnte, irgendwie nochmal darüber gestolpert bin und das aber aussprechen konnte. Also es war wirklich auch ein sehr vertrauter Rahmen. Also der Workshop war super schön gehalten, und deswegen haben wir das überhaupt, glaube ich, erst machen können, sozusagen da diese Hürde vielleicht auch zu nehmen. Und dieses Benennen von, das ist irgendwie ein Charmpunkt für mich, das ist irgendwie immer noch mit so unangenehmen Gefühlen belastet, hat dann dazu geführt oder hat ausgereicht, um dann irgendwie diese Hürde zu nehmen und mutig zu sein und die eigene Vulva zu präsentieren, was tatsächlich, also es war, ich glaube, für alle, wir haben es ja nochmal reflektiert, mega empowernd, das auch zu machen, weil wir uns natürlich auch gefeiert haben für unsere Körper. Also weil es natürlich eher so war, so wow, cool, und deine Vulva sieht ganz anders aus als meine, und wow, wie ist es bei dir? Also das war ja wirklich ein sehr vertrauensvoller Rahmen, wo das möglich war. Ja, spannend, und ich würde vielleicht nochmal so ein bisschen Zuhörerinnen Kontext geben. Vulva-Massage-Workshop, da können sich vielleicht nicht alle so richtig was drunter vorstellen, was da jetzt passiert oder was der Sinn davon sein soll. Vielleicht kannst du einfach so kurz nochmal diesen Ablauf von dem Workshop sagen, einfach so als Kontext, und dann kommen wir zurück zur Scham, oder vielleicht ist die sowieso dabei. es sind tatsächlich verschiedene Workshops, über die ich gerade gesprochen habe. Also dieser Workshop, wo sozusagen dieses Moment war von so, okay, wir zeigen uns unsere Vulven, war betitelt eher so als Selbstfürsorge-Workshop und Vulva-Erkundungs-Workshop. Und da haben wir uns zusammengefunden und tatsächlich eingangs auch thematisiert, was sind denn Bereiche, was sind so Scham-Momente oder so, die auch mit Körper zu tun haben. Und ich glaube, das hat eine ganz vertrauensvolle Atmosphäre auch geschaffen, das eigentlich erstmal so von sich benennen zu können. Und dann haben wir halt viel sozusagen über den Aufbau unserer Körper gesprochen und irgendwie auch sozusagen darüber geredet, womit bestimmte Bereiche eben verknüpft sind und wie das auch passiert ist, dass sie so verknüpft sind. Und dann ging es halt sehr in die Praxis. Also dann ging es halt wirklich auch so, man kann da viel drüber sprechen. Und ich glaube, das ist aber wirklich ein einzigartiges Momentum zu sagen, so okay, und nicht dieser Bereich, der ja so oft tabuisiert wird, dieser Bereich, der so ja wirklich auch beschämt wird, also wie du meintest, hat allein schon mit diesem Schambereich Begriff, ne? Das ist ja irgendwie, ich glaube, Scham heißt irgend sowas wie auch verstecken oder irgendwie verbergen oder so. Das heißt, in diesem Wort steckt ja schon, dass ich diesen Bereich irgendwie verstecken muss. Warum? Um alles in der Welt so, ne? Also das hat ja irgendwie sozusagen eine Historie. Da gibt es irgendwie so ein Interesse daran, dass sich Personen vielleicht auch mit diesem Bereich nicht so auseinandersetzen und damit auch weniger in der Lage sind, ganz selbstbestimmt dafür einzutreten, was sie da wollen und was sie sich wünschen. Genau, und da ging es viel um solche Themen und eher so darum, sich diesen Bereich irgendwie so auch spielerisch anzunähern und den, wie gesagt, erstmal so zu erkunden. Und der Vulva-Massage-Workshop war schon sehr klar darauf ausgerichtet, dass sich zwei Personen mit Vulven jeweils eine Vulva-Massage geben. Vulva-Massage heißt, dass sozusagen der gesamte Vulva-Bereich einfach gestreichelt, massiert, eben angefasst wird und da ganz verschiedene Prozesse stattfinden können. Also es kann was sehr Sexuelles haben, also Personen hatten da auch Orgasmen so, und es kann aber auch was sehr, also es kann zum Beispiel auch so ganz alte Emotionen hervorholen. Also es gab auch Menschen, die haben geweint, weil es sozusagen auch beispielsweise ja ganz oft in dem Bereich auch Verletzungen gibt, im Sinne von so, vielleicht hatte ich irgendwie Sex oder Berührung von meiner Vulva, die einfach sehr unangenehm waren und ich habe das irgendwie auch zugelassen und das holt es ja auch alles ein bisschen mit hoch. Also es kann tatsächlich auch eher eine Erfahrung sein, die auf eine Art und Weise vielleicht auch so schmerzhafte Erfahrungen hochholt und im besten Fall aber eben auch das auch ein bisschen heilen kann mit einer anderen Erfahrung, ne? Mit diesem, hier gibt es einen liebevollen Kontext, hier gibt es einen ganz achtsamen Umgang, hier gibt es für mich die Möglichkeit zu benennen, was sind meine Grenzen, was brauche ich. Also darauf zielt, eigentlich alle Workshops zielen darauf ab, mehr Selbstbestimmung im Kontext von meinem Körper, meine Sexualität zu generieren und vor allem eine Sprache zu finden für mich und mein Begehren, um damit halt einfach auch viel selbstbewusster, ja, in so Begehrensinteraktion, sage ich jetzt mal, einzutreten. Also sind wir jetzt dann doch beim Sex gelandet und das würde mich interessieren, weil du gesagt hast, so diese Nacktheit war für dich früher irgendwie nicht so ein schambesetztes Thema, was für andere Leute vielleicht mal ganz anders ist. Und dann aber mit jemandem intim zu sein, ist ja nochmal was ganz anderes als nackt baden. Mhm. Und wie war das da bei dir? Gab es da so einen Moment, wo dann eben doch vielleicht Körperteile wieder ganz anders sich angefühlt haben? Ja, spannende Frage. Ich würde sagen, nicht, dass das für mich dann so auf Körperteile sozusagen abzielt. Oder da habe ich weniger eben so Schammomente. Aber was ich schon hatte oder auch immer wieder noch habe, ist, dass genau in so intimen Situationen ich unsicher werde und eben auch so Schamgefühle hochkommen. Und genau, bei mir ist es so, dass ich halt relativ spät angefangen habe, mit Personen mit Vulven auch Sex zu haben und da halt gemerkt habe, wow, da gibt es irgendwie ganz viel Unsicherheiten, weil ich habe da noch kein Skript für. Also es gibt irgendwie sozusagen noch so ja, ganz viel Neues, so wo ich mich irgendwie selber kennenlernen und erproben will und aber auch muss. Und es gibt dann irgendwie so ganz viel Angst, sozusagen, ach ja, genau, sollte ich schon in einer bestimmten Art und Weise sozusagen irgendwie agieren oder, ne? Also das, was man irgendwie auch, weiß ich nicht, in der Situation kennt, wo Mensch sich zum Beispiel irgendwie Sex annähert und dann einfach so, wie funktioniert das? Da habe ich so gemerkt, ne, das ist irgendwie für mich sozusagen im Kontext mit Menschen mit Penissen einfach noch anders, weil ich da mehr Erfahrung drin habe und da schon irgendwie so ein bisschen im Zweifel, wie so Skripte auch existieren, auf die ich zurückgreifen kann. So. Also ich bin ja verletzlicher in dem Moment, wo ich halt irgendwie vielleicht auch noch ganz unerfahren bin und irgendwie dann noch ganz viele Fragen habe und Unsicherheiten so. Also deswegen, bei mir ist es nicht zwangsläufig so bezogen auf Körperteile oder ja, wo ich mich sozusagen für meine meinen Körper so schäme, oder das sind auch zumindest alles so Sachen, die ich sehr handhabbar finde. Für mich sind diese Intimmomente, wo ich vielleicht einfach dann noch so unsicher bin, okay, wie jetzt damit umgehen und wie jetzt da lecken oder wie auch immer, die sind dann schon eher schambehaftet. Und wie gehst du jetzt mit der Scham um? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war das in der Teenie-Zeit auf jeden Fall, da habe ich nicht viel drüber geredet oder vielleicht mit einer engen Person. Und für mich hat es, glaube ich, so ein bisschen sich verändert, dass ich dann mit Personen jetzt, mit denen ich nah bin, auch versuche, sowas anzusprechen. Ja, oder manche Sachen vielleicht auch selber einfach entspannter mit geworden bin. Mhm. Ja, wie ist dein Umgang dann mit solchen Momenten, in denen so eine Unsicherheit dich irgendwie beschämt? Mhm. Ja, ich versuche das tatsächlich auch viel übers Reden und sich darin zeigen zu machen. Und ich habe eben glücklicherweise Kontexte, wo ich mit Menschen eigentlich fast schon das Ziel habe, genau das aufzubrechen. Also es gibt irgendwie aus dieser Vulva-Massagen-Crew, die wir da waren, ist letztendlich eine Gruppe entstanden, die sich sehr regelmäßig trifft, um sich darüber auszutauschen, aber nicht nur auszutauschen, sondern auch rumzuexperimentieren. Also wir nennen uns die Sexy Gang. Eva würde sagen, ihr erkennt uns an unserer Sexiness. Aber genau, es ist halt letztendlich ein Forum, wo wir uns über mehrere Tage treffen und Sex miteinander haben, um genau auch mit diesem Scham- und Unsicherheitsgefühlen zu handeln und da irgendwie gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu erforschen, gemeinsam Ängste abzubauen. Und da bin ich extrem dankbar für und kann das nur allen Menschen empfehlen. Also bei uns ist es eine Flint-Gruppe, aber je nachdem sozusagen, worauf wir Menschen Lust haben. Aber das ist für mich so ein vertrauter Rahmen, der es mir ermöglicht, auch ohne Skript Erfahrungen zu machen oder sozusagen mich daran nicht so festhalten zu müssen, weil dieser vertrauensvolle Rahmen so da ist. Und vielleicht um das konkret so ein bisschen, kann sich Mensch jetzt wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen, wie das abläuft oder so, aber wir thematisieren ganz, ganz viel sozusagen, wie ist Mensch gerade da, was braucht jede Person gerade, um in irgendwas einzusteigen, was mit Intimität und Sexualität irgendwie verbunden ist. Und ich glaube, dieser Punkt von, wir sprechen da ganz viel drüber, wir versuchen eben eine Sprache zu finden, ist da super relevant drin. Und da tauchen eigentlich kontinuierlich Sachen auf, wo Personen sagen so, oh, puh, da merke ich, da bin ich gerade ein bisschen unsicher. Und das kann aber damit transformiert werden, dass es irgendwie einen Raum kriegt und irgendwie ja wohlwollende Reaktionen, wo eigentlich sozusagen unser aller Aufgabe oder wir alle sozusagen so gepult sind, zu sagen, okay, was brauchst du denn? Was macht die Unsicherheit? Und genau, ist es was auch Konstruiertes, was sozusagen mit irgendwie gesellschaftlichen Normen zu tun hat? Oder ist es konkret, was hier in diesem Kontext, in unserem sozialen Miteinander, wo wir sagen können, wir können was verändern, wie auch immer? Also ja, ich glaube, so reden, sich darüber austauschen, was wir eingangs meinten, so, ne, Scham verliert ihre Macht, sobald wir uns damit zeigen. Also, würde ich sagen, ist vielleicht nicht unbedingt allgemeingültig. Ich hänge jetzt gerade nochmal bei dem Punkt von Beschämung. Also, wo Scham ja auch eine gesellschaftliche Funktion hat im Sinne von, Gruppen werden diffamiert, Gruppen werden irgendwie sozusagen auf ihren gesellschaftlichen Platz verwiesen. Also wenn ich sage, du Schwuchtel oder irgendwie, also eine bestimmte sozusagen Schimpfwörter verwende, dann dient es ja dazu, zu markieren, es gibt eine gesellschaftliche Norm, du passt da nicht rein. Und eigentlich sozusagen ist die Funktion auch so ein bisschen Personen so zum Schweigen zu bringen. Und ich glaube, da, also diese Frage finde ich noch irgendwie super relevant, inwieweit, wie können wir das denn aufbrechen? Also ich glaube, da ist es sozusagen auch ganz oft zu viel verlangt, eine Person, die so beschämt wird sozusagen, dann zu sagen, naja, jetzt traurig, sag einfach, das ist irgendwie Quatsch oder so. Sondern da brauchst du natürlich irgendwie Verbündete, die halt sagen so, ey, auf keinsten, das, was du da gerade formulierst, ist absoluter Schwachsinn. Und es braucht aber auch vielleicht so Empowerment-Räume, wo Menschen auch zum Beispiel sich bestimmte Begriffe ja auch positiv aneignen. Das ist ja so eine Strategie, um zu sagen so, ne, wir gehen jetzt raus und sagen, hey, wir sind Schwuchteln, yes, ja. Also genau, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Fragestellung, wie wir auch gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse aufbrechen können. Und ich würde sagen, dass Scham da ganz viel mit verknüpft ist und Scham sozusagen auch dann ein Instrument ist, um irgendwie Macht über andere auszuüben. Zum Stichwort sich Begriffe aneignen, spielen wir noch einen Track. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Und dann sprechen wir noch ein bisschen oder tauschen uns darüber aus, was wir denken. Was soll denn eigentlich diese Scham? Wieso gibt es die eigentlich? Komplexität. Ebo, Ebo. Nani Power, okay. Das Ende aller Dinge ist ein Game Over. Caravaggio wird geköpft von Medusa. Der König starb, bevor er den Vesuv sah. Alle Namen inklusiv meiner Futura. Bleib mal cool, alles cool, Bruder. Die Hitze erstickt, das ist Sommer in Kuba. Hände aus dem Fenster, wir chillen im Cruiser. Fuck die Hater, keiner zieht mich runter. Runter bis unter den Untergrund. Bewundert, verwundert von unserer Kunst. Deine Jungs sind nicht ohne Grund verstummt. Elbow is back, bitch, kunterbunt. Mit Frida Kahlo der Straßen, Blasphemie und Phrasen. Gehasst und erhaben, taxiert und bemaßen. Streift nach zum schwarzen Wagen oder rap in meinem Atem. Keine Zeit für dumme Fragen, ihr wolltet doch was sagen. Ihr hasst mich so richtig. Denn diese Kanakin hier macht sich zu wichtig. Ist zu gebildet, sieht zu gut aus. Zersprengt eure Kästen muslimischer Frauen. Autsch! Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Punani Mami, ich mach Money Money. Schmeckst du den Erfolg? Yup, yummy, yummy. Meine Weiblichkeit faltet mit Leichtigkeit. Wenn mir das Mic nicht reicht, dann nehm ich deins und rein. In zwei Mics zugleich, alright? Bis deine Kuh nicht mehr weiß, wie du eigentlich heißt. Denn ich rap wie ne Pussy, mach Tracks wie ne Pussy. Schreib Texte und fucke dich, flex wie ne Pussy. Willkommen zu Punani Power. Punanis machen harte Jungs zu zarten Flowers. Mein Baba ist ein Feminist, deiner ist ein Weichei. Era the fuck boys ist vorbei, herzliches Beileid. Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Was für Diät, wir sind sexier denn je. Ihr lebt alle im Klischee, wollt uns was erzählen. Ich trage ein Kopftuch, wenn ich will, trage ich 10 übereinander. Wenn ich will, laufe ich im Mini rum, zeig jedem den Tanger. Wenn ich will, werde ich ein Punker, rasier mir meine Haare ab. Fuck it, ich schäme mich nicht, weil ich Haare an den Armen hab. Warte mal, Mama sagt, sie ruft gleich deine Mama an, weil du dich aufführst, als ob du keine Mama hast. Massage vor der Kamera, du bist doch kein harter Mann. Ich nehm dir dein Pada ab, ich nehm dir dein Araber und dein Anabolika und auch noch dein Viagra. Calden Narada, du bist ein kleiner Junge, der nie geweint hat. Und hin und wieder fühlst du dich halt einsam. Willst ein Gangster sein, weil das so männlich ist. Aber ein echter Gangster ist sein Feminist. Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Ich komm an mit Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Mami hat Punani Power. Nani, Nani, Nani Power. Ihr hört weiter die Pombagida, die wirbelnde Vulva. Tatsächlich haben wir heute auch mal über Vulven gesprochen. Das kommt nicht in jeder Sendung vor. Tine ist hier zu Gast und wir sprechen über Scham. Und so ein paar Facetten haben wir hier, glaube ich, schon aufgemacht. Es gibt irgendwie so diese ja, Alltagsscham und was wir vielleicht noch nicht so angesprochen haben, ja auch wirklich so beschämende Momente. Ich denke jetzt gerade irgendwie so an sexuelle Übergriffe oder so, die sehr, sehr lange, wenn nicht ein ganzes Leben lang irgendwie so eingespeichert bleiben im Körper und im Gefühl. Und dann gibt es vielleicht so, ja, ein bisschen banalere Sachen, wo ich mich dann auch frage, ja, warum Gibt es da eigentlich ein Schamgefühl oder überhaupt so eine Geheimnistuerei, wie irgendwie, früher erinnere ich mich, immer geheim Tampon weiterzugeben, wenn jemand keins dabei hat und wenn ich rege Schmerzen hatte, irgendwie zu sagen, ja, ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Also, dass ich da einfach sage, ja, ich habe meine Tage und so geht es mir gerade damit. Ist ja irgendwie eigentlich total banal, aber irgendwie, irgendwoher kam dieses, okay, über die Menstruation rede ich nicht. Oder über unangenehme Sachen beim Sex rede ich auch nicht. Und das ist so, ja, Tina hat eben davon geredet, wie befreiend es sein kann, wenn es irgendwie dann Räume sich auftun, wo darüber gesprochen werden kann und wo dann auch dieses erdrückende Moment vielleicht einfach verloren geht auf dem Weg. Das ist ja sehr schön. Es geht sicherlich nicht für alle Menschen so einfach. Und ich würde gern noch mal, ja, hast du ja schon ein bisschen angerissen, darüber sprechen. Du hast gesagt, einen Platz verweisen. Also was soll das eigentlich mit dieser Scham? Irgendwie haben wir sie alle so ein bisschen mitbekommen und man kann sich vielleicht auch zum Teil davon distanzieren, aber ja, es hat sich sicherlich niemand hingesetzt und es ausgedacht, aber es gibt doch dann irgendwie Beziehungen zwischen Menschen in der Gesellschaft, wo manchen das auch hilft, dass es die Scham für andere gibt. Mhm. Ja, würde ich auch sagen, ich glaube, dass Scham einfach so unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Facetten hat, dass tatsächlich auch die Funktion oder das, was sozusagen dadurch passiert, auch sehr unterschiedlich ist. Also Scham kann ja auch eine schützende Funktion haben. Also wenn, weiß ich nicht, ich irgendwie von einem Date nach Hause komme als 13-Jährige und meine Mutsch dann ankommt und sagt, und, wie war's? Habt ihr rumgeknutscht? Ne? Und irgendwie dann das ein Schamgefühl erzeugt. Kann das ja sein, weil ich mich eigentlich vor diesen indiskreten Fragen von meiner Mutter schützen will, so, ne? Und das ist aber ja eine ganz andere Nummer als beschämt zu werden von, also gut, an der Stelle werde ich auch so ein bisschen beschämt durch meine Mutter sozusagen, aber es hat ja irgendwie noch eine ganz andere Tragweite, wenn ich höre, keine Ahnung, du Heulsuse, jetzt reiß dich mal zusammen. Dann lerne ich ja eigentlich, okay, es ist nicht okay, mich in meinen Emotionen zu zeigen, es ist nicht okay zu weinen. Ich glaube, das ist irgendwie gerade in Bezug auf männlich sozialisierte Personen oft ein Thema. Und ich glaube, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn gesellschaftlich irgendwie das Resultat ist, dass ich irgendwie mit männlichen Beziehungspartnern voll das Problem habe, irgendwie an so Themen ranzukommen und irgendwie emotionale Dinge zu besprechen. So, ne? Also das hat ja irgendwie einen Effekt, das Ganze. Genau, und ich glaube, so dieses auf den Platz verweisen, also dieses Strukturelle, also wo wir sagen, es gibt einfach so Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft, die über Beschämung unter anderem irgendwie mit zementiert werden. Also wo bestimmte Gruppen sozusagen als eben nicht normal, nicht zugehörig, was auch immer markiert werden. Und das ist, glaube ich, ja eine Thematik, wo wir irgendwie auch gesellschaftlich gucken müssen, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Weil das findet immer sozusagen in der Alltagspraxis ja auch irgendwie dann konkrete Beispiele, wo ich halt irgendwie mit irgendwas beschimpft werde. Genau, und ich glaube, es braucht auf so einer strukturellen Ebene da aber auch eben Antworten für. Ja, auch was irgendwie noch spannend ist, wo wir uns eben im Vorfeld gefragt haben, ist das irgendwie ein Phänomen allein im deutschsprachigen Raum? Weil bei uns gibt es ja das Wort Fremdscham, mhm, was in anderen Sprachen so gar nicht auftaucht. Und das ist eine Scham, die auch irgendwie, ich mich frage, wozu ist sie eigentlich da? Mhm. Die ich oft empfinde, also die ich als Teenagerin empfunden habe, aber die ich immer noch empfinde mit anderen Leuten, dass ich einfach mich so dafür schäme und mir so unangenehm ist, was die gerade machen und dass ich irgendwie mit denen in Beziehung gebracht werde, also sei es irgendwie manchmal Teil meiner Familie oder enge Freunde, mit denen ich dann irgendwo andere Leute treffe, die ich weniger gut kenne und dann diese engen Freunde irgendwas machen und das verstehe ich einfach nicht, wozu das eigentlich da ist. Also es hat ja gar nichts mit mir persönlich zu tun. Also es ist so ein bisschen diese Idee, vielleicht sozusagen mein Ruf oder wie wirke ich denn, wenn diese Person irgendwas Unmögliches bringt und mit mir in Verbindung gebracht wird. Mhm. Aber da bin ich immer wieder überrascht, wie stark dieses Gefühl ist. Mhm. Und vielleicht kannst du zu deiner Fremdscham noch was erzählen. Ja, Fremdscham ist irgendwie so ein richtig spannendes Thema. Also das, was du jetzt beschreibst, genau, ich glaube so ein bisschen, dass irgendwie so die Struktur der Scham, das ist ja ein soziales Gefühl, also es entsteht ja eigentlich auch so Interaktionen und dass tatsächlich eigentlich dann auch so eine Angst dahinter liegt, sozusagen eigentlich auch aus sozialen Gefügen ausgeschlossen zu werden. Und ich kann mir vorstellen, bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, dass dann vielleicht irgendwie so eine Idee da ist von wegen, okay, wenn ich mit der und der Person in Verbindung gebracht werde, dann genau, gibt es bestimmte Urteile über mich und die können dann dazu führen, dass ich irgendwie so, dass mir weniger offen begegnet wird, bis hin zu tatsächlich Ausschluss aus einer Gruppe. Und ganz spannend finde ich aber auch dieses Fremdscham-Phänomen in einem Kontext, wo ich die Person gar nicht zu mir in Beziehung setze. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, als ich Teenagerin war, halt so Talkshow-Sendungen geguckt zu haben und gestorben. Also teilweise musste ich einfach umschalten, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, was war denn da die Funktion, was genau sozusagen hat dieses Schamgefühl erzeugt und welche Funktion hatte das? Und ich bin eigentlich ein bisschen auf den Punkt gekommen, dass ich wie die Person schützen wollte vor diesem, also ne, so Talkshow-Sendungen, die so übel sind, kennt ja vielleicht jede Person, wo sich dann Menschen so offenbaren und ganz viel von sich preisgeben, wo ganz klar ist, der Kontext und der Rahmen ist aber kein Wohlwollender. Also dieses sich so entblättern erzeugt dann hohe Verkaufszahlen oder eine hohe Quote sozusagen. Aber das ist ja nicht wohlwollend der Person gegenüber, sondern die wird eigentlich instrumentalisiert. Und so habe ich mir meine Fremdscham damit erklärt, dass ich eigentlich irgendwie wie diese Person davor schützen wollte, das mit sich machen zu lassen. Also ich glaube sozusagen, wenn man es umdreht, ist es vielleicht auch eine Form von Empathie und irgendwie Schutz etc. Ja. Wir sind schon so relativ am Ende der Sendung angelangt. Ich habe hier heute mit Tine über Scham und Körperscham, Schambereich, alles, was damit zu tun hat, gesprochen. Zum Abschluss würde ich ganz gern noch mal zu so einem ganz anderen Bereich ganz kurz kommen, bevor die letzte Musik kommt. Und zwar haben wir auch darüber geredet, dass es ja auch so ein Gefühl von Scham geben kann, die gar nicht so direkt mit dem Körper, naja, mit der Sprache zu tun hat. Nämlich, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, man fällt aus dem Rahmen mit der Art und Weise, wie du sprichst. Ja, genau. Also ich hatte es ja ein bisschen benannt, weil es eigentlich viel um Körper ging und ich so meinte, so viel kann ich da vielleicht gar nicht sagen, weil ich einfach da nicht so viel Beschämungsmomente habe. Am Ende, wenn ich länger drüber nachgedacht habe, gab es ja doch einige Beispiele, aber dass für mich ganz oft eben Sprache viel schambehafteter ist. Also ich komme halt eher so aus dem ArbeiterInnen-Hintergrund und bin, also promoviere aktuell und merke dann immer so in bestimmten Kontexten, ja, dass ich einfach eine ganz andere Sprache mitbringe und dass es tatsächlich auch so eine Angst gibt, daran erkannt zu werden. Und es gibt irgendwie immer so ein Grundgefühl von so, ich gehöre ja eigentlich gar nicht her. Und deswegen dieses Thema viel, angstbesetzter und schambesetzter ist als irgendwie ganz andere Themen bei mir. Und ich glaube sozusagen, das ist für mich nochmal dieses Grundthema, an welchen Stellen, mit welchen Sozialisierungserfahrungen kommen wir und was hat das sozusagen mit unserer wie so Landschaft zu tun, auf denen dann so Schammomente eigentlich auch aufbauen. Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir hätten sogar noch mehr zu besprechen. Die Stunde ist aber um. Die nächste Pambajida auf Radio Blau hört ihr an einem Dienstagabend Anfang August in 4 Wochen. Auf Radio Korax kommt die Pommadilla ja samstags, da schaut einfach ins Programm und ein paar Folgen gibt es auch im Cultural Broadcasting Archive. Einfach mal nachschauen und Pommadilla eingeben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, einen guten Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Guess who's back? But you never left. Yes, I did. I rose from the dead. And now I'm here to kill them with flows and some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your crib. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat. But when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team. Squally, Squally, where you at, my J? I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? I'm only 10 girl up in that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I use my juju and I came up in the crevices. Them bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, dispose the evidence. Nobody bad like us. Nobody bad like us. But really we don't want no fuss. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10 girl up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 girl up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 girl up on that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still, one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoots. What else? Step on the gas, hit the bathroom. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, yeah, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squad, hey, let me see you brush your something. I'm rolling 10 girl up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 girl up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 girl up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 girl up on that squad. That's what? That squad.